Kundgabe 4522. Empfangen durch Bertha Dudder am 23.12.1948. Worte an Wahrheitsträger. Euch steht etwas bevor, das zur Wendung dessen beiträgt, was euch bedrückt, und das trotz allem Leid euch den inneren Frieden bringen wird. Ihr seid meine Diener auf Erden und werdet von mir betreut. Und so lenke ich eure Schritte, dass ihr zusammenwandelt im gemeinsamen Dienst für mich und mein Reich. Kurze Zeit nur bleibt euch noch, dann ist der irdische Kampf vorüber. Was diese kurze Zeit an Leid und Trübsal noch über euch bringt, das nehmet geduldig auf euch. Denn ich entlohne es euch tausendfach, so ihr aushaltet, bis zum Ende. Und auf dass es euch leichter werde, gebe ich euch auch den rechten Begleiter für den Erdenweg. Auf dass ihr euch stützet gegenseitig, auf dass einer dem anderen das Leid tragen hilft, das um der Seelenreife willen euch noch beschieden ist. Doch als Wahrheitsträger will ich euch nicht verlieren, und darum wache ich über euch, auf dass ihr euch nicht verlieret, weder an die Welt noch an den Irrtum. Das heißt, die Welt ist eine Gefahr für euch, weil sie euch vom Verlangen nach der Wahrheit fernhält. Der Irrtum ist die gleiche Gefahr, denn er trennt euch gleichfalls von mir, der ich die ewige Wahrheit bin. Und mag es auch scheinen, als erfülle ich euer Gebet nicht. Ich habe euch eine Aufgabe gestellt, die ihr gemeinsam erfüllen werdet. Und diese bedingt eine Seelenreife, die nur durch inneren Kampf erreicht wird. Doch ich lasse euch nicht aus den Augen, und meinen Worten könnet ihr Glauben schenken. Ich führe euch zueinander, weil eine Trennung der Arbeiter für mich und mein Reich unzuträglich ist. Ich liebe euch, denn ihr seid alle meine Kinder, und ich will auch den Zusammenschluss meiner Kinder gegenseitig fördern, so wie es dem geistigen Streben und der Mitarbeit für mein Reich dienlich ist. Dann wird mein Segen auf jeder Verbindung ruhen, und ich selbst werde euch dazu verhelfen. Amen.